Menschen verdammt. Deshalb höre Kriegen ohne und der Stolz oder Backen. Sie sind linke Terroristen, ohne Sinn und jeden Verstand. Die wahren Faschisten, sie zerstören, zerstören unser Vaterland. Und dein Vaterland, es ist dein Vaterland.